Ein zerlumpter Kerl beschimpfte einen anderen und ein total Betrunkener lag mitten auf dem Gehsteig. Raskolnikow blieb bei der großen Gruppe von Weibern stehen. Sie sprachen mit heiseren Stimmen. Alle hatten sie Kattunkleider an und billige Stiefel und waren barhäuptig. Einige waren über 40 Jahre alt, es waren aber auch 17-Jährige dabei. Fast alle hatten blaue Flecken im Gesicht. Aus irgendeinem Grund fesselte ihn der Gesang und dieser ganze Lärm und Tumult dort unten im Lokal. Man konnte hören, wie unter Lachen und Kreischen jemand mit einer hohen Fistelstimme zu einer Gitarre sang und wie ein anderer toll dazu tanzte und mit den Absätzen den Takt schlug. Er hörte aufmerksam, düster und nachdenklich zu, indem er am Eingang stehend und sich vorbeugend neugierig in das Vorzimmer hineinblickte. »O du mein schöner Schutzmann, schlag mich doch nicht ohne Grund«, ertönte das dünne Stimmchen des Sängers. Raskolnikow hatte schreckliche Lust zu hören, was man sang, als wäre das jetzt die Hauptsache. »Soll ich nicht hineingehen?«, dachte er. »Sie lachen dort. Sie sind betrunken. Sollte ich mich nicht auch betrinken?« »Wollen Sie nicht hineingehen, lieber Herr?« sagte eine der Frauen mit ziemlich heller und ein wenig heiserer Stimme. Sie war jung und keineswegs abstoßend, die einzige in der ganzen Gruppe. »Sieh mal, wie hübsch du bist«, antwortete er, sich aufrichtend und sie anblickend. Sie lächelte. Das Kompliment gefiel ihr sehr. »Sie sind auch sehr hübsch«, sagte sie. »Wie mager er ist«, bemerkte eine andere mit einer Bassstimme. »Kommen wohl grad aus dem Krankenhaus.« »Ihr seid mir alle wie aus einer feinen Familie, bloß die Nasen sind zu platt«, unterbrach sie plötzlich ein herantretender Kerl, ein wenig angeheitert, mit einem listig lächelnden Gesicht. »Das ist ja lustig hier.« »Geh hinein, wenn du schon hergekommen bist.« »Ich werde auch hineingehen, du Süße.« Und er torkelte hinunter. Raskolnikow ging weiter. »Hören Sie, mein Herr«, rief ihm das Mädchen nach. »Was?« Sie wurde verlegen. »Ich würde mich ja freuen, mein Herr, mit Ihnen die Zeit zu verbringen, aber jetzt geniere ich mich doch vor Ihnen und wage nicht recht. Schenken Sie mir doch, mein schöner Kavalier, 6 Kopeken für ein Gläschen.«